Das kriegst du vielleicht in den Kopf von irgendeinem Kulturbeauftragten in Saarbrücken drin. Oder in Berlin. Oder du kriegst nicht in den Kopf von einem Kulturbeauftragten in Saarbrücken. Also in Saarbrücken frage ich mich jetzt mittlerweile aus dem Grund, wir recherchieren auch schon, weil der Allmann ja in Saarbrücken auch Ausstellungen gemacht hat, speziell halt in der Kamera, wie der Politikum halt schon eher. Und dass er da ja halt auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also irgendwo wurde man von dem hier halt auch irgendwo abgelehnt. Ja. Weil gut hinzu kam, dass mir auch nie groß was so dazu beigetragen hat, in Saarbrücken zu gehen. Das muss man ganz einfach sagen. Wir haben in Saarbrücken ein Fest gemacht. Das war ein großer Nikolaus-Festival. Und dann haben wir uns immer in Kellerbach Pittlinge von Waldafingia. Das waren so die Dinger. Aber im Zentrum in Dinsen sind wir nie gegangen. Da ist Rundung die Nalko. Dann lesen wir Boulogne. Gut, aber wir haben das mit probieren. Ach, eher als Heilung kann ich mich erinnern. Scheiß Saarbrücken. So wo auch von uns dann ist. Also ich glaube auch eine Zeitung, wir wollten das nie. Ja, das sind jetzt so, wir kommen jetzt ein bisschen zu Aspekt dazu, was jetzt auch noch erzählt werden muss irgendwo. Wir haben gerade irgendwie über die Schnittstelle erzählt zwischen Püttingen und Köllerbach, wie das damals passiert ist, was damals passiert ist, was irgendwie so mit den Szenen überhaupt nicht zusammenführt. Die Püttinger waren die Punks, die Köllerbacher waren die alten Hippies. Und das Verbinden der Elemente zwischen Püttingen und Köllerbach war fertig. Muss man Arme irgendwo sehen. Das waren jetzt mal meine Jungs, Reggae gehört haben und die Kellerdaler Reggae gehört haben. Das ist irgendwie so, ich meine, ist es ja noch so weitergekommen in dem Sinn. Die Püttinger, die Nalko, was gab's noch, Stefan, Holger, Safari Grünschwein, das war Punk. Ja. Und ihr Triebwagen, Hinarbeit, Erzband, das war Rock, alter typischer Rock. Ja. Das verbindende Element zwischen den beiden war eindeutig der Reggae. Denn beide gehört dann, beide gemacht haben. Sollte man auch irgendwie mal so als Idee. Ja. Ich denke, für mich hat das Ganze gelebt von einem Rhythmus. Die ganze Geschichte hat gelebt von Rhythms. Ne? Wir haben, wie willst du das einem Politiker klar machen, was ein Rhythm ist? Und wie sich ein Rhythm auf dein Leben auswirkt? Ne? Dass wir uns da gesitzt haben und haben die Dead und Bob Marley gesehen. Und was das für uns bedeutet hat. Für die bedeutet das niemals was, weil die das Gefühl nicht kriegen können. Ja. Aber für uns ist das die Basis unserer Kultur geworden. Und dass wir es ausgelebt haben in dem Sinne. Ne? Dass wir nicht in Häusern drinnen gesitzt haben, sondern auf dem Wald drin gesitzt haben. Und dass das Ganze erst in dem Moment für mich irgendwann mal kaputt zu gehen, wo die Leute allen knallen worden sind. Da muss ich gucken. Die knallt aufgemacht werden, Swap-In. Da haben wir angefangen die Autobahn zu bauen. Das hat uns ja damals noch gar nicht berühren können, die Autobahn. Weil es war ja noch gar nicht da. Oh, das hat uns berührt, klar. Ich weiß noch, die erste Nacht, wo ich dort gepennt habe, halt, das war 80, nachdem die Autobahn intakt war und die Ruhe dort weg war. Das hat mich total fertig gemacht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Oder guck mal, Lied vom großen Traum. Wir springen halt zurück in die Luft und die Sache. Diese Gedanke ist zwar nie zu machen, aber halt scheiße. Ne? Aber ich glaube, letztendlich hat uns die Autobahn nie dazu gebracht, die Sauerwurst zu denken. Oh, das ist ein Aspekt, da ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Was von meiner Meinung nach die Rock-In. Ja, Rock-In und die Tatsache, dass die Leute...